Schritt A, A1. Ich trinke meistens Kaffee zum Frühstück. Tee mag ich am Morgen nicht so gern. Den trinke ich lieber abends. Ich trinke manchmal am Nachmittag einen Kaffee. Allerdings am liebsten einen Milchkaffee oder eine Latte Macchiato. Ich trinke am Morgen zum Frühstück 2 Tassen. Dann am Vormittag, wenn ich die erste Pause mache, und auch am Nachmittag. Nach dem Abendessen trinke ich mit Susanne auch noch einen Espresso. Also eigentlich trinke ich immer Kaffee. Ohne Kaffee kann ich gar nicht leben. Bäh, Kaffee trinke ich nie. Tee auch nicht. Ich mag nur Milch oder Kakao zum Frühstück. Normalerweise bin ich auch ein Kaffee-Fan, so wie Kurt, und trinke oft Kaffee. Aber jetzt, wo das Baby bald kommt, muss ich vorsichtig sein. Jetzt trinke ich nur selten Kaffee.